Korrupte Medien und all der Dreck, ihr wisst genau, wen ich mein. Zeigt auf TV und all die Lügner, sonst am ersten Schritt raus. Fahrt zur Hölle, ihr chronische Lügner. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, ihr chronische Lügner. Ein Schritt gerichtet, das wäre ja gelacht. Ja. Bevölkert unser Land, ihr wisst jeder, wen ich mein. Die dazu älter und all der Dreck, und unserem Herzen schreit drauf. Fahrt zur Hölle, ihr Vogeldealer. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, ihr kranken Schweine. Ein Völkerrecht, das wäre ja gelacht. Ja. Und uns helfen aus den Dingen uns. Ihr wisst genau, wen ich mein. Der kühle Frosch mit Schiff genannt. Aus unserem ersten Schritt raus. Fahrt zur Hölle, mein Freund und Helfer. Fahrt zur Hölle, du grüner Frosch. Fahrt zur Hölle, mein Freund und Helfer. Eins wird gerichtet, das wäre ja gelacht. Ja. Unser Land, ihr wisst genau, wen ich mein. Die Luftzuhälter und all der Dreck aus unserem Herzen schreit raus. Fahrt zur Hölle, ihr Drogendealer. Fahrt zur Hölle, ihr mieses Pack. Fahrt zur Hölle, ihr kranken Schweine. Ein Schritt gerichtet, das wäre ja gelacht. Ja. Fahrt zur Hölle! Ihr kranken Schweine! Ein Schweigericht, der das